Pläne, die sie machen, gehört dazu. Diese Musik ist ohne den Stoff nie zu lesen. Bei denen, die sie machen, gehört dazu. Diese Musik ist ohne den Stoff nicht zu denken. Und bei denen, die sie machen, gehört dazu Tempo. Genocide.